Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Nee, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Ich weiß ja nicht, ob bei euch morgen ist. Ansonsten hört bitte diesen Podcast morgens. Oliver Gassner hier. Und ich habe heute einen meiner wahrscheinlich mit ältesten Netzbekannten hier. Ich weiß nicht, ob wir uns schon vom Bitnet Relay Chat kennen. Da wahrscheinlich nicht, aber dann Nee, später. aber danach dann ja. Aber danach aus dem Usenet. Denn Chris Köntop, der in Amsterdam rumhängt und dafür verantwortlich ist, dass wenn ihr bei Booking.com, oder ist das noch so? Nee, ist nicht Nein, mehr seit so. einem Jahr nicht mehr, seit über Also einem er Jahr. war eine Zeit lang dafür verantwortlich, dass web.de nicht gehackt wird und dann war er eine Zeit lang dafür verantwortlich, dass bei Booking.com, wenn ihr auf den Knopf drückt, auch was passiert und die auf die Datenbank zugegriffen wird, so ungefähr. Und jetzt macht er was anderes. Da können wir ja gleich drüber reden. Aber er macht auch das, also das ist sozusagen der Nachklapp-Podcast oder der Nachfolge-Podcast auch zu dem, was ich mit Marianne Kreintl gesprochen habe, die KI für Autorinnen und Autoren, denen so ein paar Sachen beibringt. Und Chris erzählt auch immer wieder spannende Sachen bei Mastodon, wie er sozusagen ChatGPT dazu kriegt. Ich sage jetzt mal Abenteuer, Fantasy, whatever das ist, erklärst du uns dann, Romane zu schreiben. Und darüber wollte ich heute mit ihm reden. Chris, normal fange ich immer an mit dem Satz, wer bist du und was machst du? Und jetzt fange ich hier an, dich vorzustellen. Das ist total blöd von mir. Aber wer bist du und was machst du denn momentan, wenn du dich von Booking.com befreit hast? Ich bin im Februar letzten Jahres von Booking weg, nachdem ich da im April 2016 zum zweiten Mal angefangen habe. Ah, okay. Und jetzt bin ich bei einem Kartenhersteller bei hier.com, die in Amsterdam ein recht großes Büro haben, aber keiner der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ist in Amsterdam. Ah, okay. Sondern die sind überall sonst auf der Welt. Also was Kartenhersteller? Ja, Navigationssysteme. Nochmal was Das bitte? Navigationssysme. Ah, Navigationssysteme, okay. Das Navigationssystem in deinem Auto, wenn es nicht von Google ist, ist es von hier. Okay. Also das, was in meinem Auto ist und nicht von Google ist, ja, über das sage ich lieber nichts. Also das hat noch den Kartenstand von, keine Ahnung, vom letzten Atomkrieg oder so. Ah ja, Ja, also ja. da passt kein Kreisel auf den anderen, hätte ich beinahe gesagt. Und dann habe ich auch am Anfang, haben die mir erzählt, das würde alles ganz toll mit meinem Handy zusammenarbeiten. Und dann habe ich gesagt, da tat was nicht. Es lag aber wohl am letzten Handy. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr jetzt mir für 100 € da ein Update drauf spielt, tut es dann. Rate, was die gesagt haben. Keine Ahnung. Und ich so, okay, dann Ja, zahle dann ich 100 nicht. Ja, Euro. klar. Ne? Nein. Also, Nein, oder ich habe dann gesagt, kriege ich dann den nein. Huni zurück, wenn es nicht tut? Ja, nee. Und Ja. ich so, ja. Und seitdem flansche ich da einfach mein Android davon. Also, beziehungsweise es geht, jetzt kann ich praktisch den Screen da wird dann mein Android Auto Screen, ja, und dann ist alles gut. Ja, das geht auch. Das ist wahr. Ja, und ich Ja. ehrlich gesagt. Nein, Autos, neue Autos müssen wegen EU-Vorschriften unglaublich viel Fahrassistenzsysteme haben. Unter anderem auch, dass sie dich anpiepen, wenn du zu schnell fährst. Dazu müssen sie wissen, wo sie sind, damit sie Okay. das Tempolimit ermitteln können und tausend andere Sachen. Okay. Aber dann müssen die dann auch die Schilder lesen können, weil es sind Ja, ja genau, Schilder das gelesen. auch, ja. Okay. Aber das mit den Schilderlesen ist ein bisschen schwierig, weil oft ist das ja nicht möglich. Da ist dann, was weiß ich, ein Laster dazwischen oder sowas. Ja. Und im Display muss es halt trotzdem das richtige Tempolimit anzeigen. Okay. Und das heißt, neben Schilderlesen und Überholwarnung und was so alles an Piepsystemen Ja. in modernen Autos drin ist, ist auch eine Kartendatenbank drin, die dann aufgrund deiner Position so ein Tempolimit, naja, in Deutschland rät, weil Deutschland irgendwie als Land ein bisschen komisch ist und Tempolimits laufend ändert. Das Ja. ist das einzige Land auf der Welt, wo man die Kartenbasis wie blöde nachstellen muss. In anderen Ländern sind Tempolimits halt einfach. Ja, Und da genau, ist da die ist Update. alles immer gleich und in Ja, da Deutschland ist die ist dann Update-Rate so, wesentlich nee, geringer, bei ja. Regen irgendwie darfst du 5 km Ja, das kommt noch dazu. schneller fahren, Zeitlich. damit es dich raushaut oder so. Zeitlich und situational beschränkte Tempolimits und all sowas. Das ist Ja. alles irre. Na gut. Oh ja, nach Uhrzeit, ja, das liebe ich Ja. auch, ja. Aber in der Ja. Nachbarstadt ab 22 Uhr, da musst du dann immer, Ja, wenn haben die Uhr wir dann. auch noch hier bei uns in Holland. Auch In dann auf den der Autobahn oder so, ne? Auf der Autobahn ist tagsüber 100 und nachts 100, 230, glaube ich. Irgendwie interessiert das keinen, die fahren einfach, das ist denen zu kompliziert, die fahren einfach alle 100 und dann ist Frieden. Das ist sowieso. Ja, Also, ich jetzt ist hatte nicht mehr mal. Frieden, jetzt haben sie Nazis gewählt. Das Erste, was die machen, ist das Tempolimit wieder hochdrehen und dann von der EU aufs Maul kriegen. Das kommt dann automatisch wegen Stickstoffgrenzwerten. Und dann ist Aber die EU böse. Ja, ja. ja, das ist alles, die haben da jetzt gerade die größtmöglichen Deppen gewählt. Die haben sich jetzt über ein halbes Jahr lang zu einer Koalition zusammengekloppt und was da jetzt draus wird, das wird alles Immerhin hat er schlimm. nicht den Wilders als Kanzler Ob das sozusagen. was nützt, wird sich noch zeigen. Das ist Ja, alles unklar. ich glaube, der es dann geworden ist, hat auch gemeint, ja, wollte ich eigentlich nie werden, aber naja, wenn man mich braucht. Also wir beobachten das. Wir beobachten das, was da in den Niederlanden passiert. Könnt ihr uns Ja. ja alles auch noch blühen, Kanzler Höcke. Naja, wie auch immer, wir wissen es noch nicht. Das wäre auch mal ein schönes Thema, Niederlande, aber vielleicht ein andermal. Genau, erzähl doch mal, vielleicht erstmal abstrakt und vielleicht können wir dann auch mal in deine Werkstatt gucken, was du aus ChatGPT da rauskitzelst. Und was das Projekt ist, sage ich mal. Das Projekt ist, dass ich rumpuzzle und spiele und gucke, was geht und auch austeste, was denn die Grenzen sind, die das System so hat. Oh ja, Und danach habe sorry, ich wir dann müssen angefangen nachzulesen, wir wie müssen es denn funktioniert. eine kurze Rückblende machen zur legendärsten Aktion von Chris Köntop, der mal rumgespielt hat im Usenet. Die legendäre Chris Köntops Kehrmaschine, Ah. wo du irgendwann mal, wenn ich das richtig wahrgebe, korrigiere mich. Also ich bin großer Fan von Rumspielen und deswegen allein großer Fan von dir, dass du das mal probiert hast. Du hast praktisch, also man kann im Usenet kann man sozusagen Jetzt hängt einzelne der Call, ich kann dich Nachrichten. nicht mehr hören, du bist Ja, eingefroren. das passiert hier gelegentlich und frag mich nicht. Naja, Nix. Ah, da ist bewegt sich jetzt wieder. bin ich wieder da. Ich hatte vor ein paar Tagen den Telekom-Techniker da, weil ich hier immer einfriere in den Zooms. Und zwar egal, ob ich mit dem Kabel dran bin oder per WLAN. Und jetzt haben wir noch neu, haben wir gesagt, ich gehe auf 100 Mbit zurück, weil es da besser war. Das ist jetzt der Beleg, dass es auch mit 100 Mbit nicht besser ist als mit 200. Ja, Internet in Deutschland ist offenbar eine Sache. Nun. Whatever. Also ich werde da jetzt dann nochmal den Support anrufen und sagen, das hat auch nichts genützt. Wie ist es? Aber wie auch immer. Also legendäre Aktion. Man kann im Usenet, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, also man kann praktisch bei einzelnen Nachrichten sagen, tu die weg. Ja, also Also man. Usenet gibt es faktisch nicht mehr. Früher, Nee, als es gibt es nicht Usenet mehr. noch gab, gab es die Möglichkeit, eine Nachricht zu versenden, eine Steuernachricht, die hieß Cancel und damit konnte man eine andere seiner Nachrichten zurückziehen. Da Nachrichten aber nicht authentisiert waren, konnte man Cancel-Nachrichten fälschen und so anderer Leute Nachrichten löschen. Wir hatten eine Newsgroup, die hieß DTalk Bizarre oder DTB für kurz und die war im Prinzip für Shitpostings. Da haben sich ein Haufen Leute zusammengefunden, die professionell geshitpostet haben und auch mit Kontext, das lief dann immer weiter. Unter anderem gab es dann eine Nicht-Organisation, die ich ausgerufen habe, den Hohen Rat der 13 Weisen vom Feed, wo ich mich als Fünfter und Sprecher ausgerufen habe. Und alle, die da mitgemacht haben, haben halt sofort begriffen, wie es geht. Man sucht sich irgendeinen Posten aus, aber nicht einen der Führungsposten, denn eine Führung gibt es nicht. Die ist geheim, Es ist ne? also eine anarchische Organisation ohne Führung. Ich hätte jetzt gesagt, gesteuert wird der Rat der 13 von der Gruppe der 23, aber und die ist komplett geheim. Es hat sich auch sofort eine Allianz wieder den Hohen Rat der 13 Weisen vom Feed gebildet. Die haben natürlich eng mit uns zusammengearbeitet, das ist klar. Weil wenn du glaubst, dass es mehr als eine Verschwörung gibt, dann hast du die Welt nicht verstanden. Das hängt alles miteinander zusammen. Und der Hohe Rat der 13 Weisen vom Feed hat dann beobachtet, dass Leute aus anderen Diskussionsgruppen DTB als Abfalleimer benutzt haben. Also Diskussionen dahin umgelenkt haben und wir hatten dann den Mist in unserer Gruppe. Genau, das war das Nächste. Man konnte bei einer Nachricht sagen, ich habe die jetzt zwar hier gepostet, aber bitte antworte da drüben. Das war die Genau. Follow-up. Ja, also man konnte praktisch ein CC machen, aber so, dass die ursprüngliche Gruppe dann da weg war. Und das war natürlich, ist natürlich Genau. schön, ne? Wenn Und dein Wohnzimmer da vollgemüllt wird mit was ich fremden dann gemacht habe, Leuten. ist, ich habe einfach den letzten Monat alle Nachrichten, die noch auf meinem System waren, in dieser Gruppe gelöscht. Und weil ja auch die Follow-ups da reingingen, die kamen aber woher, sind die Löschungen auch außerhalb von DTB sichtbar geworden. Weil wenn du von draußen rein, dann auch wieder von drinnen nach draußen. Das geht dann alles auch rückwärts. Und das gab dann natürlich einen riesigen Aufschrei, was ich mir dann einfallen lasse und anmaße hier irgendwie. Und da habe ich also dann gewartet und nach 3 Tagen natürlich sind diese Nachrichten dann alle wieder auferstanden. Ich habe sie also wieder repostet. Aber ich habe sie alle so umgestaltet, dass sie zusammenhängen, dass es einen einzigen Thread gibt, den Only Thread ever. Und der ist dann natürlich, was reingeht, kommt auch wieder raus. Der ist dann natürlich auch draußen sichtbar geworden. Und dann gab es noch mehr Aufschrei. Und Und danach kannte dich jeder im News, im deutschen Newsnet. das alles ist natürlich nur beim allerersten Mal, wenn es jemand macht, eine Kunstaktion. Danach ist es Terrorismus. In der Tat. Insofern hat das dann bei einigen Leuten, bei dir offensichtlich auch, ein bisschen bleibenden Eindruck hinterlassen. Genau, also ich fand Es ging einfach darum, eine Reihe von Dingen zu testen, nicht nur technische Dinge, sondern auch Mechanismen im Netz. Und das Netz, also das Usenet, hat sich dann gerade in den Admin-Gruppen, wo ja Recht und Ordnung herrschten, sehr darüber aufgeregt und versucht, mich zu sanktionieren. Aber der Betreiber meines Systems war ich. Ich habe dann also ein ernstes Gespräch mit mir gehabt, dass ich das nicht wieder mache. hat's gefruchtet, oder? Ja, dann haben sie versucht oder haben Leute diskutiert, ob sie meine Feeds, also die Leute, die mir Nachrichten senden, abklemmen können. Und dann festgestellt, dass das über 10 waren. Das wäre also auch viel Arbeit gewesen. Und auf diese Art und Weise war dann auch nichts zu erreichen. Und ich glaube, ein paar Leute haben darüber etwas gelernt, also wie das Netz sich strukturiert und funktioniert. Aber das ist über 20 Jahre her. Ich war noch an der Uni. Also das können wir dann auch alles auf sich beruhen lassen. Jedenfalls geht es darum, Also genau, wie Dinge woran liegt es funktionieren momentan genau? und was denn die Grenzen sind. Und als das mit diesem ganzen OpenAI und ChatGPT losging, habe ich halt daran rumprobiert, weil Chatbots normalerweise sehr enttäuschend sind. Und ChatGPT war halt interessant, weil es nicht unmittelbar enttäuschend war. Aber man merkt dann schon, dass das dann trotzdem zumindest damals relativ schnell den Faden verlor. Und ich wollte dann wissen, was denn der Kontext ist. Habe es dann gebeten, ein bisschen Python-Programmier zu schreiben. Also definiere mir eine Person mit einem Personenrekord als Objekt, schreibe das in eine Datenbank, lese es raus und man merkt dann, dass es einen Kontext gibt. Und sobald das Programm länger als 2 Bildschirmseiten wird oder so, wird es zu viel für das ganze Ding, um Sachen. Ich will eigentlich nicht diese anthropomorphen Ausdrücke benutzen, im Kopf zu behalten. Denn das tut es nicht. Es hat ja nicht mal einen Ja, Kopf. Es hat nicht mal da sind wir uns, näherungsweise ein Konzept, das so aussieht das tun wie wir ein mal auf die Kopf. Seite und reden Ja. nachher mal über die Anthropomorphisierung von Das ist KI. alles super gefährlich, wenn man das macht. Ja. Und insofern will ich das eigentlich nicht tun. Jedenfalls hat es angefangen, Kontext zu verlieren und dann unsinnigen Kram zu schwafeln, obwohl es vorher relativ gut von den Ergebnissen on track war. Und dann war halt die Frage, was passiert da und wieso gibt es diesen Kontext, wie ist der begrenzt und kann ich das bei mir ausführen, den ganzen Kram? Und dann habe ich hier lokal mit Zeugs rumgespielt. Ich glaube, Llama, also das System von Meta, kann man ja lokal installieren, Es ne? gibt ein Programm, das heißt OLAMA. Das ist super leicht zu installieren auf Windows mit Scoop und auf Mac mit Homebrew zum Beispiel. Und OLAMA kann dann einen Haufen Modelle runterladen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel einmal dieses Fenster Genau, das könntest du, wenn du abwenden. magst, kannst du es hier teilen, dann können wir uns das mal anschauen. Und die Schrift ungefähr 10-mal größer machen. Das ist immer gut. Und dann versuchen mit Share Screen. Jetzt gucke ich auf ein Zoom zum allerersten Mal seit langer Zeit und versuche ein einzelnes Fenster zu scheren. Genau, da müsste ein Fenster sein, das dein. Das sieht alles nicht so aus wie das letzte Mal, als ich Zoom benutzt habe. Einen Moment. Ja, die haben heimlich weitergearbeitet. Ja. Share Screen, Advanced. Ne, ich glaube, Advanced brauchst du nicht. Nee, Ich brauche Smart. Basic, Whiteboard, iPhone, iPad, Nee, du müsstest ein. Item. So. Warte mal, du müsstest praktisch, wenn du Ah, ein das Fenster, das Zoom offen darf ist. gar nicht sharen. Was? Approve. Ah, wenn Einen du. Moment, ich falle gleich aus dem Talk und muss das Zoom neu starten. Bis gleich. Okay, alles klar. Nee, normalerweise, also das ist wahrscheinlich auf einem Linux-System, vermute ich mal. Bei Apple muss man da manchmal auch durch irgendwelche Schleifen springen, aber Chris ist gleich wieder da. Derweil kann ich ja vielleicht mal erzählen. Ah ne, das bringt jetzt nichts, wenn ich erzähle, was er da gebaut hat. Aber wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Also was eben viele nicht wissen, ist, man kann also nicht nur Bild-KI auf dem eigenen Rechner laufen lassen. Das habe ich jetzt so, dass man hier wieder rein. So. Schauen wir mal. Sehen aber noch nicht. Doch, jetzt kommt er. So, da bin ich hier. Ja, jetzt werden mir auch Screens angezeigt. Jetzt können wir Ah, arbeiten. okay, keine Ahnung, was da. Du bist auf Ja. einem Linux-System, oder? Nee, ist ein Mac. Ah, ja, beim Mac ist manchmal auch ein bisschen. Da muss man Rechte freigeben. Ja, genau. Darf ich hier auch mal tippen? Ja. Man kann hier einen Haufen Zeugs runterladen. Das sind die eigentlichen neuralen Netze, die zu LLMs gehören. Und da ist natürlich Llama auch dabei. Beziehungsweise hier, wo ist es? Llama 3 Instruct da. Und man sieht, dass die auch relativ groß sind. Beziehungsweise, wenn man dann ernsthaft anfängt, Sachen zu machen, noch viel größer. Und da kommt man dann relativ schnell zu dem Problem, dass man einen relativ leistungsfähigen Computer braucht, um die Dinge überhaupt laden zu können. Und ich habe deswegen unter anderem einen zweiten Computer, eigentlich ein Spielerechner. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sind Game-Rechner dafür gar nicht so schlecht geeignet, oder? Ja, hier steht halt der Steam-Rechner mit einer Ja. Nvidia 4070 drin, die hat 12 GB VRAM. Und mit der reden wir jetzt eigentlich gerade. Und Okay. 64 GB RAM, wenn es also zu groß wird, fängt er an, Teile des LLMs in der Grafikkarte abzuarbeiten und Teile des LLMs im Hauptspeicher. Also mit dem Ding kannst du im Winter auch heizen, ne? Der braucht dann mal schlappe 400 Watt oder sowas, wenn er voll läuft. Und das ist eigentlich gar nicht so beeindruckend. Ich habe als anderen Rechner hier einen Mac Mini mit so einem M2, 32 GB. Und der kann seinen ganzen Hauptspeicher nutzen. Und für bestimmte Anwendungen ist der leistungsfähiger als die Nvidia-Karte. Die Nvidia ist ungefähr doppelt so schnell, braucht aber ungefähr 10-mal mehr Strom für doppelt so schnell. Und das ist natürlich Okay, ja. enttäuschend. So, und was Ja. man jetzt hier sieht, ist, ich habe jetzt hier einmal das Llama gestartet und habe Llama 3, dieses Facebook-Ding, sie aufgerufen. Und ich rede hier drüben mit einem anderen Llama-Host. Wenn ich das nicht mache, würde ich mit dem lokalen mit der lokalen Instanz von dem Ding arbeiten. Und ich tue das jetzt gerade remote. Und der Standard, Satz, mit dem man immer testen kann, ob es geht. Und dann sieht man, ob es sinnvolle Dinge generiert. Und normalerweise muss er dann was von Rayleigh Scattering und Solar Spectrum und solchen Sachen erzählen. Und wir sehen, das funktioniert tatsächlich. Ja. Was jetzt läuft, ist auf dem Windows-Rechner oder lokal, wenn ich das möchte. Der Olama-Server, ein Programm, das einfach einen Port aufmacht und da auf Web-Requests antwortet. Und diese Web-Requests reden dann mit einer API und tun Sachen. Unter anderem laden sie halt dieses riesengroße Modellfile. und stellen das bereit. Und solche Modellfiles bestehen aus einem bisschen Code, meistens Python-Code, und aus einer riesigen Menge von Parametern, die geladen und dann mit Python NumPy, PyTorch und anderen Sachen bearbeitet werden, um diese Texte anzunehmen, zu parsen, zu verstehen und Antworttexte zu generieren. Und man sieht, das Ding hat Kontext. Es kann sich an vorhergehende Sachen erinnern. Das ist auch immer gut. Das ist aber so, dass es sich eigentlich nicht erinnern kann. Das ist gelogen, sondern der Request schickt nicht nur meine Frage hin an den Webserver, in dem das Modell liegt, sondern er schickt auch den vorherigen Dialog dahin oder jedenfalls die letzten paar Exchanges. Das heißt, was da jetzt kommt, ist nicht dieser eine Satz, sondern der ganze Dialog, den wir gerade gesehen haben, mit meinen Fragen und seinen Antworten, geht mit jedem Request wieder hin. Da wird das Dokument bearbeitet, die Antwort generiert und der ganze Kram wieder vergessen. Der Client beim nächsten Request schickt wieder den ganzen Dialog hin. Das ist der Kontext, mit dem wir arbeiten. Und das ist aber natürlich auch energetisch ja nicht besonders cool, oder? Also. Das ist alles weniger schlimm und aufwendig, als man gemeinhin so denkt. Aber da können wir gleich drüber reden. Jedenfalls, was wir haben, ist der Server, der läuft, der das Modell im Speicher hält. Und weil das Modell so riesengroß ist, haben die meisten Rechner auch nicht das Potenzial, mehrere Fragen parallel zu beantworten, sondern sie halten ein Modell im Speicher, kriegen einen Kontext, bearbeiten den, geben eine Antwort und dann kommt hoffentlich die nächste Frage mit demselben Modell, wird bearbeitet und zurückbeantwortet und die Anzahl der parallel zu beantwortenden Fragen ist auch stark begrenzt, 1, 5 oder was auch immer da ist, weil die Frage selbst auch wesentlich mehr Speicher einnimmt, als man so glaubt. Was passiert ist, ist, dass die Frage, die ich stelle, aus Worten besteht. Ja, why is the sky blue? Und dass diese Worte intern in Embeddings und dann in Token umgewandelt werden. Und so ein Embedding ist in Wirklichkeit eine relativ große Datenstruktur. Das ist so, dass da drin intern Vektormathematik passiert, also so mit Pfeilen und Koordinaten auf einem Stück Papier. Nur, dass der Vektorraum, in dem wir arbeiten, nicht zwei Koordinaten hat, also Höhe und Breite oder drei noch tiefer, sondern ein paar tausend. Und dass die Achsen nicht Koordinaten in einem Koordinatensystem beschreiben, sondern irgendwelche Konzepte oder Bedeutungen. Und die Achsen selber bilden sich und auch, was sie bedeuten, während des Trainings. Wir füttern das Modell mit einer riesigen Menge Text. Es hat keine Idee von der Welt, sondern nur von dem Text, den wir es gefüttert haben. Also quasi von dem Bild der Welt, das erzeugt wird, dadurch, dass Menschen darüber geschrieben haben. Und Tokens, Worte, die jetzt auftauchen, die wieder auftauchen in Kontexten, die werden in irgendeiner Form in Beziehung gesetzt und das gibt diese Koordinaten in diesem vieltausenddimensionalen Koordinatenraum. Aber wenn man anfängt, man sind ja trotzdem Vektoren, man kann damit rechnen. Wenn man also den Vektor von Mann vom Vektor von Frau abzieht, dann gibt es so einen Unterschied, einen Pfeil zwischen den Endpunkten Mann und Frau. Und wenn man sich dann anguckt, den Endpunkt von König und diese Differenz da drauf addiert, dann landet man nicht genau auf dem Konzept Königin, aber ziemlich in der Nähe des Konzeptes Königin. Das heißt, es gibt also irgendeine Achse oder eine Richtung in diesem Koordinatensystem, die Geschlecht beschreibt, zum Beispiel. Also auf irgendeine wirre Weise. Aber eben nicht, weil, um jetzt kurz mal das Anthropomorphisierungsspiel zu spielen, aber eben nicht, weil dieses System den Unterschied zwischen Mann und Frau und König und Königin versteht, sondern weil diese Unterschiede in einer Art mathematischen Struktur abgebildet sind. Ja, es hat sich eine mathematische Struktur ergeben durch das Training. Ja, okay, ja. Und deswegen gibt es irgendeine Achse, wir wissen nicht welche, die wahrscheinlich auch Geschlecht bedeutet. Aber durch das Training kann es natürlich sein, dass das System auch irgendetwas anderes aufgegriffen hat und da auch mit reinkodiert hat. Das ist halt komplett nicht gesteuert, sondern emergent irgendwie. Ja. Und Und es ist deswegen. auch sehr abhängig davon, wie viel Freiheitsgrade man dem System gibt, was da entsteht. Also ob das jetzt 1000 Dimensionen sind oder 4000 und ob das Modell am Ende 8 Milliarden Parameter hat oder 70 Milliarden, das ist ein großer Unterschied. Auch in dem, was es leistet. Also wenn wir hier die Modelle angucken, dann sehen wir, das ist ein Modell hier mit 70 Milliarden Parametern. Das belegt dann auch mal schlappe 26 Gigabyte. Und dann haben wir hier andere Modelle, das hier hat 14 Milliarden Parameter und die anderen hier haben so 8 Milliarden Parameter oder sowas in der Art. Und was es leisten kann, ist extrem abhängig davon, wie groß es ist. Deswegen sind die ganzen Leute, die sowas ernsthaft betreiben und nicht auf irgendeinem mitgenutzten Spielerechner, halt dabei und stopfen sich den Rechner mit den größten und teuersten Grafikkarten voll, die man irgendwie kriegen kann. Meistens mehrere, dann noch mit irgendwelchen wirren Interconnects. Und wenn man dann anfängt, das kommerziell in einem Rechenzentrum zu machen, dann hat man halt eine Karre, da stecken irgendwie 8 oder 16 Nvidia H100s drin und wir zahlen irgendwie 300.000 Öcken für so eine Karre. Ergibt dann auch einen substanziellen Geschwindigkeitsunterschied. Also wir verlieren Geschwindigkeit durch das größere Modell, wir gewinnen Geschwindigkeit dadurch, dass wir einfach mehr Bums in der Kiste haben. Und an irgendeinem Punkt kommt man dann auch an eine Stelle, wo man Antworten parallel generieren kann. Das Antworten generieren ist Inferenz. Also wir erzeugen Antworten mit einem fertig gelernten Modell. Und Inferenz lernt nicht. Es gibt immer nur das fertige Modell mit seinen Parametern. Und dann gibt es den Dialog, den wir hier schreiben, und den Vorgängerdialog, der mit jedem Request wieder mitgeliefert wird. Also Und in dem da nimmt Moment, man, glaube ich, auch Kontextfenster, ne? Das ist das, was gelegentlich ja, auch. das ist eine Sorte Kontext. Es gibt noch eine andere Sorte Kontext. Nämlich, wenn wir den Text da reinwerfen und der Text ist größer als das, was das Modell an internem Kontext hat, dann fängt es an, diesen ganzen Dialog, der ist vielleicht 100 Nachrichten lang, auch einzudampfen auf kleiner. Also es fasst ihn erst zusammen und antwortet dann. Ja, zusammenfassen ist auch nicht das richtige Wort. Es gehen jedenfalls Dinge verloren. Das ist das Okay. Entscheidende dabei. Okay, ja. Der Punkt ist jedenfalls, dass es einmal das Modell gibt, das Speicher braucht, und dass es dann den eigentlichen Kontext gibt im Modell für die Verarbeitung des ganzen Dialogs, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, der auch Speicher braucht. Und das kann ziemlich viel sein. Wenn wir hier was in Worten schreiben, ergibt, in Englisch ist es so, dass ein Wort ungefähr 1,2 Token sind. Das heißt, man muss sich das, so ein Wort oder ein Token vorstellen wie ein chinesisches Schriftzeichen. Das ist auch nicht ideal als Vergleich, aber ist der beste, den ich gerade habe. Weil chinesische Wörter sind halt entweder ein oder mehrere Schriftzeichen, die eine Bedeutung transportieren. Ja? Und belegen tun die dann einige Kilobytes, wegen dieser ganzen Vektoren, die den Vektorraum aufspannen. Ne. Wenn ich dann Die also. sitzen sozusagen, kann man das so beschreiben, die sitzen jeweils da, wo ein gewisser Pfeil endet. Ne. Genau. Ja, ein Vektor ist immer etwas, das im Ursprung bei 0000000 Nullen anfängt. Ja. Und dann da endet, wo immer dieses Embedding, dieses Token hinzeigt. Und dieser Endpunkt, die Pfeilspitze, die kodiert dann in irgendeiner Form irgendeine Bedeutung entlang der Bedeutungsachsen, die sich durch das Training emergent, ich will nicht sagen zufällig, sondern die sich dann durch das Training und die Auswahl des Trainingsmodells emergent gebildet haben. Und das filtert sich dann durch eine Struktur, die ich hier nicht beschreiben kann und will. Da gibt es von Three Brown, One Blue eine Reihe von Videos auf YouTube, die das richtig schön erklären. Wie heißt der? Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Three Brown, One Blue. Three brown, one blue. Okay, ich Ja. notiere mir das mal und gucke Und da kurz, gibt es eine den verlinken. Playlist zum Thema Neural Networks. Also im YouTube auf den Tab Playlist bei ihm gucken. Ja. Das kann man Und raus, kann ich raussuchen und ja. verlinken. Und da gibt es dann hier in Neural Networks. Und da werden dann anfangs generell die Konzepte zum Thema Neural Netz erklärt. Und unten dann in den letzten paar Videos gibt es dann um Transformer. GPT, General, ist ein Transformer. Dann schaue ich, Und dass ich die wie ganze das Serie. intern funktioniert. Ja. Und da kriegt man dann einen Überblick über das, was da intern passiert. Da muss Jedenfalls. man vielleicht auch sagen, es gibt inzwischen so eine eigene Forschungsrichtung in der Informatik, die nur versucht, sozusagen diese neuralen Netzwerke, die ja, wie wir jetzt eben gehört haben, bis zu 1000 oder mehr dimensional sind, sozusagen abzubilden, also zu verstehen, wie das Nicht-Gehirn, was wir da haben, verdrahtet ist. Ja. Ja, neuronale Netze als Geschichte gibt es schon super lange. Ich muss hier auch mal wieder Start-Video drücken und dann auch die richtige Kamera auswählen. Ja, das will ich wieder So. sehen. So. So. Dann gibt es ein Paper, das hat den seltsamen Titel Attention is All You Need. Ja. Das quasi die Grundlage der Technik bildet, die wir in LLM sehen. Bin ich auch schon mehrfach draufgestoßen, werde ich auch Und mal verlinken. diese LLMs sind dann auf eine bestimmte Art und Weise konstruiert, die es dann in die Lage versetzt, mit solchen Texten umzugehen und Dinge zu tun. Und all der Fortschritt, den wir gerade haben, basiert im Prinzip auf diesem einen Paper und den Ideen da drin. Und seitdem gibt es graduelle Verbesserungen, aber keinen Monsterdurchbruch mehr. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf einem Plateau und es wäre vermessen zu erwarten, dass zum Beispiel GPT-5, wenn es jemals rauskommt, fundamental mehr oder anders ist als das 4o, was jetzt gerade zum Beispiel von ChatGPT angeboten wird. Gibt ja auch Sondern diese Experten, Technik kann jetzt das, ja. zu was es dieses Attention is All You Need Paper befähigt und in die Lage versetzt hat. Und damit können wir jetzt spielen. Genau, Und dann werfen wir doch mal einen Blick in also erstmal find ich's natürlich spannend, warum benutzt du oder warum spielst du da mit fiktionalen Texten? Einfach nur, weil es dir Spaß macht oder weil es einfach also es gibt systematischen einen anderen Grund? tollen Text von Stephen Wolfram, den ich dann selbst auch mal gelesen und auf Deutsch nacherzählt habe, weil es offenbar eine ganze Menge Leute gebraucht haben, der mit seinem Wolfram Alpha diese ganze Geschichte statt in Python nachspielt, um selbst zu verstehen, wie es geht, und dabei dann auch erklärt, was es ist und was es macht. Und am allereinfachsten kann man das verstehen, wenn man sich das als eine Markov-Kette auf sehr guten Drogen vorstellt. Ja. Das heißt Oh, also, wir haben. Markov-Kette kann ich mal kurz entlasten, weil mit Markov-Ketten habe ich auch schon in den 90er Jahren wirklich auf meinem DOS-PC, der ja gar keinen Speicher hatte, Ja. konnte man spielen, wenn man das Ding die Nacht lang durch hat laufen lassen. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt ja dieses schöne Bild, wenn wir genug Affen nehmen, die auf genug Schreibmaschinen rumhauen, dann kommt irgendwann Shakespeare Hamlet dabei raus und dann geht man her und sagt, okay, jetzt nehme ich nicht die normale Tastatur, sondern wir wissen zum Beispiel, das E kommt ein bisschen häufiger vor im Deutschen oder das N oder so. Und dann macht man halt mehrere Es und mehrere Ns drauf im Verhältnis, wie sie in der Sprache sind. Und wenn jetzt die Affen tippen, ja, dann klingt es schon ein bisschen kohärenter, Genau. wenn man jetzt hergeht und sagt, ich nehme immer zwei Buchstaben, so wie sie in der Häufigkeit in einem Text vorkommen oder in vielen Texten Bigramme, vorkommen. ja, genau. Und dann Und so weiter. Und dann nehme Trigramme ich und so drei weiter, ja. Buchstaben und vier Buchstaben. Und damals war es bei mir so, irgendwo in der Grenze zwischen vier und fünf Buchstaben, Da wenn man passiert da was. Kafka reingekloppt Ja. hat. Wenn man da Kafka reingekloppt hat, dann kam auch wieder Kafka, also was Kafkaeskes raus. Also man hat, Genau, da ja, kamen dann die genau. Bilder, die in dem Text Ja, und jetzt stell dir vorkamen. vor, du machst das mit Tokens, also mit Ja. Dingen, die Konzepte repräsentieren, die ungefähr chinesischen Buchstaben entsprechen. Aber wie macht man das, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wie macht man das, dass aus einem sprachlichen Text, dass ich jetzt nicht nur diese Buchstabensequenzen nehme, sondern wie erzeuge ich jetzt aus einem Fließtext Tokens? Oder ist das zu kompliziert zu erklären? Die einfachste Erklärung ist, dafür gibt es dann vorne einen Parser, der den Kram zerlegt und Okay. tokenisiert und dann die entsprechenden Embeddings erzeugt. Mit den Details habe ich mich selber an dieser Stelle auch noch nicht auseinandergesetzt. Insofern kann und will ich da gar nicht so drauf Okay. eingehen. Also Aber Dinge in Worte zu weil zerlegen. Oft wird es ja so erklärt, dass man sagt, da ist nur in diesem Modell ist nur drin, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Buchstabe auf den anderen folgt, aber so einfach ist Ja, und es nicht, ne? hier ist es nicht so, sondern hier wird es dann ein bisschen komplizierter. Aber Okay, also wir waren bei den Markov-Ketten, ja. ja, was wir hier jetzt haben, ist ein bisschen komplizierter, weil wir halt nicht die Folgewahrscheinlichkeiten von Buchstaben betrachten, sondern die Folgewahrscheinlichkeiten von Tokens. Und weil wir das nicht mit ein, zwei oder fünf machen, sondern mit noch mehr Kontext, Ja. das ist die Stelle, an der es dann nochmal aufwendiger wird. Und an irgendeiner Stelle scheinen dann da auch nochmal Dinge zu passieren, die ein bisschen so aussehen, als gäbe es Verständnis, obwohl es das gar nicht sein kann. Auf jeden Fall ist es nicht in der realen Welt begründet, weil es weder an der realen Welt trainiert worden ist, sondern an Texten, noch an der realen Welt etwas tun kann. Es hat auch kein Weltmodell in dem Sinne, wie du das hast. Also du weißt, wenn du was losfällt, lässt, fällt es runter. Wenn du deine Hand runterhältst, tut es weh. Und so weiter. Aber das sind alles nicht Dinge, die ein LLM wissen oder kann oder gar erfahren kann. Da gibt es Und ja das bedeutet. diesen Standardtest, dass man sagt, zwei T-Shirts trocknen in einer Stunde. Wie lange brauchen 10 T-Shirts zum Trocknen? Ne? Genau, Dann, weil ja. der nicht weiß, was ein T-Shirt ist, und was Trocknen ist und so Ja. weiter, sondern einfach nur Ja. abstrakt sagt, ein Ding Ja. braucht für das, und ja und so weiter. Und dann sagt er halt, ja, 10 T-Shirts brauchen 5 Stunden zum Was wir Trocknen. also haben, ist eine Maschine, die Texte vervollständigt. Ja. Ja, wenn du eine Frage stellst, dann ist die Frage, die du eigentlich stellst, ist, wie würde die Antwort eines Experten klingen, der auf die folgende Frage antwortet, Doppelpunkt und dann deine Frage. Ja, und dann insbesondere der Konjunktiv, wie würde klingen, ja, ist sehr wichtig, weil es erzeugt eine Antwort. Es hat auch nicht die Wahl, keine Antwort zu erzählen und zu sagen, weiß ich nicht, sondern es versucht jetzt also einen Experten zu simulieren, der glaubwürdig klingt und die Frage beantwortet. Das Konzept von richtig oder falsch existiert nicht, sondern der Text muss vervollständigt werden. Das tut es immer. Das ist auch das Einzige, was es tut. Und das kann jetzt zufälligerweise die Antwort sein, die du suchst. Oder vielleicht stupst es dich mit dem Weltmodell und dem richtigen Weltwissen in die richtige Richtung. Aber ganz gewiss ist es nicht eine Antwort. Ja? Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber das ist real. Es ist so, dass da jemand also einen Text autocompleted hat mit einem super aufwendigen Autocompleter. Ja, Ja? oder man könnte Und sagen, es ist eigentlich nur eine Rechtschreibprüfung auf ganz, ganz vielen Drogen. ja, mehr Autocompleter als Rechtschreibprüfung, aber ja. Ja, ja. Ja. Also gut, Autocomplete ist, ich tippe König und dann sagt er entweder König oder Ja, Königin, Buch und hier oder ist es Frau. halt, wie würde die Antwort auf, Ja. auf oder wie würde die Vervollständigung eines Textes durch einen Experten klingen, wenn ich diese Frage stelle. Ich finde ja Das heißt, das das Standard Einzige, was Geschichte. sicher ist Ja. mit einem LLM, ist es, Geschichten erfinden zu lassen. Weil dann ist die Realität eh egal. Ja, okay. Ja, also dachte ich mir, lasse ich das mal machen. Okay, können Und wir da mal in deine Werkstatt gucken? Das fände ich jetzt ja, ich spannend. habe mal, welches Fenster mag es wohl sein? Das da. Ich habe hier so einen Startprompt. Ja? Ja. Du bist ein Storywriting Assistant. Ich gebe dir mal ein paar Fakten über die Welt und Ja. ein paar Ground Rules und so weiter. Ja. Und wenn ich dir sage, write it out, dann schreibst du eine Szene und das machst du in dem folgenden Style. Ja. Und mach hier schöne Übergänge zwischen den einzelnen Action, Ja. schreibe Dialog wie in einem Roman und für den Point of View Charakter auch dann die Thoughts and Feelings. Und lass mal diesen Einführungshook und den Ending-Hook an jeder Ja. Szene, die du gerierst, weg, weil das Ja. nervt. Ja, wenn ich aber sage Plan it out, dann nimmst du die Summary, die ich dir gebe von der Szene und Ja. die Charaktere, die da drin vorkommen. Und fasst mal bitte zusammen, wo wir denn gerade sind in der Erzählung, also plotmäßig und von der emotionalen Entwicklung und alles. Dann schreibe mal auf, was der Konflikt ist in dieser Szene, also worum geht es in dieser Szene. Ja, wenn du in einem Roman-Szenen schreibst, dann ist ja irgendwas immer gerade jetzt das aktuelle Kleinproblem, Ja. das da, sonst brauchst du die Szene nicht zu erzählen. Ja. Ja, und schreibe einen Absatz, what's at stake, also worum geht's. Und zwar für den Point-of-View-Charakter. Ja, und dann für diesen Konflikt präsentierst du die Resolution. Also der Konflikt geht für die Person aus. Oder Konflikt deepens, der Konflikt geht gegen die Person aus. Und außerdem kannst du noch einen Plot-Twist einbringen, wenn du einen hast. Oder eine Revelation. Also irgendwas, das wir vorher nicht wussten, wird, ja, oder halt noch andere Sachen. Und für jeden dieser Sachen gibst du mir eine Einsatzzusammenfassung oder bei Other ein bisschen mehr Kontext, damit ich verstehe, worum es geht. Ja, so. Dann setzen wir hier ein Universum ein. Wir machen hier mal einen Roman, der spielt in irgendeinem orientalischen, mittelalterlichen Fantasy-Universum. Kannst du alles nehmen. Ja, und wir wollen hier Themen von Coming of Age und Hero's Journey haben. Das sind größere Konzepte, die das ChatGPT mit Sicherheit kennt, weil es tausende von Romanen gefressen hat und auch Bücher über Romanen schreibt. Und jetzt der Auftrag, denk dir mal einen Hintergrund für irgendeinen Typen aus, in irgendeiner Stadt, der irgendeinen Nicht-Abenteurer-Hintergrund hat und der jetzt losziehen muss, um sein Glück zu machen. Und der hat eine alte, rostige Katana und ein paar grundlegende Kampfskills und so die nähere Umgebung, aber eigentlich kann er nicht. Der typische Doof halt, der irgendwie loszieht. Und hier kommt jetzt der Hintergrund, das hat er sich dann so ausgedacht. Also das Erste, was du jetzt vorher jetzt beschrieben hast, das war alles das Das Startprompt ist, das ist, sozusagen. das habe ich geschrieben, das ist der Ja. Startprompt. Und das kommt jetzt zurück hier. Ich kriege einen Charakter, eine Charakterbeschreibung. Kaito ist 16, bla, und um seine Familie zu retten, weil alles schlimm ist, muss er jetzt los. Hier sind die Figuren. Und er muss jetzt los. Und folgen, er hat das also das Planet Out Section genommen. What's at stake? Alles ist unsicher. Was wird er tun? Er weiß es nicht. Und was kann passieren? Er findet einen Schatz und kehrt nach, die Geschichte endet sofort. Das ist natürlich Unsinn, ja. Er trifft auf irgendwelche fiesen Gegner Ja. und muss sich daran entwickeln. Er findet raus die schlimmen Zeiten, also insbesondere die Trockenheit, die da gerade herrscht. Da ist irgendein böser Zauberer, den er bekämpfen muss. Revelation. Sein Großvater war eigentlich ein toller Krieger. Ja, und Other, neuer New Ally hier, er trifft jemanden, der ihm hilft. Ja. Und dann kommt, weil ich keine weiteren Anweisungen gegeben habe, auch noch Writeout Out hinterher, das brauchen wir aber alles nicht. Ja. Und ich sage dann jetzt Planet Out, Kaito zieht los über die nahen Berge und im Pass wird er von Banditen überfallen. Und da ist dann alles schlimm. Und was passiert da? Dann wieder Storystruktur. Und Ja. dann kann, in diesem Fall kommt gleich die Szene hinten dran, die will ich aber gar nicht. Writet aus, es Konflikt deepens, drei Banditen, es geht echt schlecht. Und die Szene endet, als es klar wird, oder das, als Kaito klar wird, dass er den Kampf verlieren wird und wahrscheinlich sterben wird. Ja, und im folgenden Prompt verspreche ich ihm dann schon hier, wollen wir dann seine Rettung basteln irgendwie. Das geht dann also los, jetzt kommt richtig Text. Der Kampf wird beschrieben. Das kann man so nehmen und sich in ein Sourcebook kleben, wenn man möchte, und dann noch bitten, ein paar Zeichnungen dazu bekommen. Ja. Und dann writet out. Wir machen also gleich weiter, wie versprochen. In dem Moment, als er glaubt, er wird sterben, taucht ein Battlemage auf, eine Zauberin in diesem Fall. In Klammern invent a name. Dann denkt er sich den gleich mit aus. Da gibt es dann Smokebomb, Feuerbälle, bla, Rettung, sonst wie. Und dann stellt sie sich vor, sie ist kaum älter als er selbst. Und wollte auch über die Berge bla und so weiter. Er hat also jetzt also einen Weggefährten, den er getroffen hat. Die Szene passiert. Thank you, you saved my life. Die Banditen fliehen, weil sie sich erschrecken. Feuerbälle, Magie, ah. Und so geht es dann weiter. Also ich habe das hier vorbereitet für diese ganze Geschichte, damit man ein bisschen was hat. Und jetzt könnte man anfangen, Fragen über den Text zu stellen. Ja, also was ist bisher passiert? Man könnte anfangen, die Szenen weiterzuschreiben. Und auf diese Art und Weise eine Geschichte entwickeln. Und man merkt gleich ein paar Sachen, die sich hier ergeben. Nämlich, das Ding hat rein reproduktive Fantasie. Es badet in Klischees. Und ich muss als Autor immer noch Arbeit leisten, indem ich bei Planet Out mir angucke, was da an Alternativen geboten wird oder selber Dinge nehme und rekombiniere. Und den Konflikt weiter rein engineere und die Klischees, die da reproduziert werden, erbreche zum Beispiel, damit es irgendwie interessant wird. Ich muss die Handlung vorantreiben, weil wenn ich das nicht tue, dann endet es sofort, ja? Also Resolution, alle sind happy und so weiter. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht und das weitertreibt, dann stellt man fest, dass außerdem ein Haufen Restriktionen reingebaut sind, die es davon abhalten, Gewalt und Sexualität im Detail in irgendeiner Form zu beschreiben. Und weil es amerikanisch ist, hat das relativ weite Grenzen bei Gewalt und extrem enge Grenzen bei Sexualität. Das heißt, Überraschung. als Autor verlässt mich das Tool dann da und den Teil müsste ich dann von Hand schreiben, zum Beispiel. Und ist das war jetzt aber ChatGPT, ne? Das ist jetzt ChatGPT 4.0. Gibt es diese Einschränkungen? Weil ich habe mal einen Vortrag gehört von jemand, der eben dann sagte, bei diesem Llama-System, je nach Output-System, was ich da dranhänge, gäbe es diese Probleme nicht, oder wie? Also alle diese Dinger sind trainiert und wissen und reproduzieren nur, woran sie trainiert worden sind. Wenn du ihnen keine Gewalt fütterst, existiert das Konzept nicht. Okay. Also er kann es einfach Da nicht. die Dinger aber mit ungefähr dem ganzen Internet gefüttert worden sind, ist da natürlich jede Menge Sex und Gewalt drin. Und an einigen Stellen haben die Leute überhaupt nicht gefiltert. Und dann auch Kinderpornografie und ich weiß nicht, was wird reingeschmissen. Und das Modell hat das dann auch happy reproduziert, weil das natürlich dann gleich Dinge gewesen sind, die Leute nachgefragt haben, einfach um mal zu gucken, was geht. Gut, dafür gibt es dann wieder Außerdem die besteht das Modell nicht nur aus den Menschen, die da. Parametern, sondern in der Regel auch aus Code. Ja. Und was macht. Ja. Dafür gibt es dann Und wieder die Menschen, die. Ah, jetzt bin ich gerade wieder eingefroren. Okay, sorry. dieser Ich Code. wollte mal kurz dazwischen schmeißen. Dafür gibt es dann wieder die Menschen in Kenia, die dann das halt wieder rausfiltern müssen und sagen müssen: Nee, das geht nicht. Ne? Ja, das ist auch noch eine andere Geschichte beim Training, aber da können wir gleich drauf kommen. Okay. Dieser Code jedenfalls enthält auch harte Einschränkungen. Und eine Reihe von diesen Modellen, die Bilder generieren, zum Beispiel in dem Moment, wo es ein Modell erkennt, das ist not safe for work, generiert es dir ein schwarzes Bild. Weil das Okay. Code ist und der Code ja mitgeliefert wird mit dem Modell, kann man da reingehen und das suchen. Und das sind dann 4 oder 5 Stellen in Python, die schnell gefunden sind. Die kommentiert man aus und dann ist dieser Schutz sofort weg. Also wenn das nicht reintrainiert worden ist, sondern im Code, dann ist das auch leicht wieder zu entfernen. Weil dann, also in Olama muss man ein bisschen mehr wühlen, aber wenn man das komplett zu Fuß macht mit PyTorch, dann liegt das alles offen im Virtual Environment, das man installiert hat, im Lib-Ordner drin und mit einem einfachen Durchsuchen. Nach der Fehlermeldung findet man dann sofort die Stelle, wo die Fehlermeldung ausgegeben wird. Okay. Und dann ist da ein If drum, das man dann mal wegmacht. Und dann war es das. Also das ist in dem Moment, wo ich das Modell lokal habe, bisher alles trivial. Zu entsichern, Ja, sozusagen. also wir haben 1983 Computerspiele auf dem C64 geknackt und das war ungefähr im Faktor 100 härter, als hier ein Modell zu entschärfen oder Ja, ich zu fand den falschen. German Tracking Service auch sehr. Ich weiß nicht, wart ihr das oder ihr wart jemand anderes? Nein, wir waren andere Leute, aber das ist jedenfalls alles sehr schnell zugänglich, selbst wenn man keine Ahnung hat, was der Rest von dem Code macht, weil es direkt findbar ist. Und mit denselben Methoden. Es kommt eine Fehlermeldung, die Fehlermeldung steht irgendwo, ich finde die Stellen, wo die Fehlermeldung steht. Da drumrum finde ich den Code, der die Fehlermeldung ausgibt. Da ist dann irgendwo eine Abfrage und diese Abfrage muss weg und dann ist alles Frieden. Ja, das ist nicht mal so, dass die Abfrage besonders geschützt ist, wie das dann bei jedem mittelguten Kopierschutz wäre. Die steht da halt offen rum und dann mit dem Editor einmal drüber kraulen und weg ist es. Also zählt als wehrlos in jeder bewaffneten Auseinandersetzung irgendwie so, Also, nicht kombattant. es aber war keine Ahnung, 2 Jahre coden und man kann das. Das kann man So, sofort. Also, das kann man. das hätte mein Sohn mit 8 gekonnt. Und insofern, ja, in dem Moment, wo ich das Modell lokal auf der Platte im Zugriff habe, kann ich mit diesem Modell alles Mögliche machen. Ich kann auch ein halb trainiertes Modell nehmen, also das initiale Training, das diese Vektoren und alles erzeugt, ist super aufwendig und dauert lange und da braucht man monströs viel Hardware für. Das ist teuer, auch energetisch teuer. Aber hinterher ein solches Modell fein zu trainieren, und zum Beispiel, was weiß ich, alle PDFs oder deine gesamte Büchersammlung da reinzuwerfen, aus dem Kaliber oder sowas, und es dann über die Büchersammlung zu interviewen, das ist weniger aufwendig. Und dem existierenden Modell ohne Veränderung dann Inferenzfragen zu stellen, Das ist relativ wenig aufwendig. Wenn ich lokal ein Bild generiere mit einem bildgenerierenden Modell, dann läuft das 20 Sekunden, vielleicht eine Minute. Wenn ich das mit dem Mac mache, dann geht der Mac-Stromverbrauch von 20 Watt auf 50 hoch. Mehr kann er gar nicht. Und 20 Sekunden bei 30 Watt mehr, das sind irgendwie 0,3 Kilowattstunden oder was? Ja, totale Witz irgendwie. Das ist ein halber Fahrradakku. Und wenn ich das Bild von Hand zeichnen würde, dann wäre es schlechter und ich müsste einige Stunden dran arbeiten. Das heißt, mein Rechner verbraucht mehr Strom, wenn ich das Bild von Hand zeichne, als wenn ich es generieren lasse. Ja, also die Inferenz ist nicht das, was uns umbringt. Die Energie, die in ein Bild reingeht, ist auch vergleichsweise gleich. Ich kriege das Bild halt schneller von dem Rechner, der mehr Strom braucht, weil der schneller generiert, als von einem Rechner, der weniger Leistung aufnimmt, weil der länger dran rechnet. Und dann ist die Frage, ob das noch proportional ist. Bei meinem Nvidia-Rechner hier ist das nicht der Fall. Der braucht 400 Watt, 10-mal mehr als der Mac, ist aber nicht 10-mal schneller. Und das heißt, der Mac ist in seiner Aufteilung im Moment gerade günstiger für mich, außer ich brauche das Bild super schnell, weil er ungefähr halb so schnell ist wie die Nvidia bei einem Zehntel der Stromaufnahme und der 32 Gigabyte gleichschnellen Speicher hat, während die andere Kiste 12 Gigabyte Grafikspeicher hat, der super schnell ist, und 64 Gigabyte CPU-Speicher, der im Vergleich eher langsam ist. Da gibt es ja jetzt gerade auch so die Tendenz, dass man, also man hatte jetzt bisher eben diese LLMs, Large Language Models, dass man sagt, wir machen jetzt lieber ein paar kleinere Modelle, die bestimmte Dinge ganz speziell können. Ich erinnere mal an frühen Diktierprogramme, die gab es dann separat für Anwälte und für Ärzte, ne? Also es gab nicht ein Diktierprogramm, sondern es gab die damals spezialisiert, damit die noch auf die CDs gepasst haben, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Moment, ich muss, kann das Es gibt gar eine nicht. ganze Reihe von Spezialformen bei den ganzen Modellen gerade. Aber man muss sich auch in den Kopf rufen, dass diese Dinger zu machen, also die eigentlichen vortrainierten Ja. Modelle, das Pre-Trained, das P in GPT, Das P in GPT, ja. dass das sehr, sehr aufwendig ist. Und das gibt nur relativ wenige Leute auf der Welt, die das tun können. Ja, und noch weniger dann, die das verfügbar machen. Also, Facebook ist eins von den mit ihrem Llama, dann gibt es diese Mistral-Leute und noch ein paar andere. Und dann gibt es auf Hugging Face und an ein paar anderen Stellen einen Haufen Modelle zum Runterladen, die auf diesem Pre-Train-Zeugs basieren und dann irgendwie weiter spezialisiert sind. Und damit kann man sich dann totwerfen. Aber die sind alle nicht fundamental anders und 90% davon sind auf dem Level, wie ich gerade. Das heißt, es gibt Leute, die ein bisschen rumgeprökelt haben in dem ganzen Kram und minimal das Ganze verändert haben, nicht unbedingt zum Guten, und dann ihre Ergebnisse da wieder hochladen. Und dazwischen gibt es dann ein paar Modelle, die tatsächlich original Fortschritt darstellen. Da muss man dann gucken, was man nimmt und damit ein bisschen rumexperimentieren und gucken, Ja, also es ist enorm wo man damit umfangreich, hinkommt. was da auch ständig, wir werden ja täglich mit Dutzenden von Tools und sowas beworfen. Und es ist verhältnismäßig unübersichtlich, was da passiert. Lass Mit uns dem mal. Tooling gibt es noch ein anderes Problem, und das ist halt, wie gesagt, dass Ja. das alles autocomplete ist. Das heißt, das Tool kann nichts, wird nie Initiative ergreifen. Also, wenn ich einen Mitarbeiter habe, dann möchte ich natürlich, dass der Mitarbeiter Initiative zeigt, innovativ ist, Dinge tut. So. Und alles, was es an Tooling gibt und an GPTs gibt, ist das Gegenteil davon. Es zeigt alles null Initiative. Wenn ich nichts tippe, ja, da Stimmt, blinkt da tatsächlich. der Prompt und wartet. Ja. Kein GPT hat irgendeine Form von Initiative. Dann ist es reproduktiv und neigt dazu, Dinge abzuschließen. Wir haben bei dem Story-Prompt eben gesehen, die erste Option war, alles löst sich in Wohlgeturm-Fallen auf, die Story endet hier. Ja? Und es neigt auch dazu, die erste direkte und einfachste Lösung zu nehmen, natürlich. Also Dinge, Arbeit abzulehnen. Ja, ich schreibe keine Geschichte, alles, alle hier Happy End, fertig. Denkt ihr selber was aus? Und das Kommt ja heißt, auch als manchmal. Autor muss ich es treiben und zwingen, damit es sich anfängt, irgendwo hinzubewegen. Ja? Ich kann nichts erreichen, konstruktionsbedingt, mit einem GPT autonom. Wenn ich einen Menschen mit einem GPT paare, dann kann ich den Menschen effektiver machen, indem ich ihm ein Werkzeug gebe, das es ihm zum Beispiel erlaubt, Geschichten zu erzählen, nicht mehr auf der Basis von Buchstaben oder auf der Basis von Sätzen oder Absätzen, sondern auf der Basis von Konzepten und Figuren und die dann durch die Gegend zu schieben. Und die eigentliche Textgenerierung erfolgt dann durch das GPT. Ich habe als Autor jetzt also Szenen, mit denen ich arbeiten kann, anstatt Worte, Sätze und Absätze. Muss natürlich immer noch Szene, Charakter, Wünsche, Richtung, Konflikt da reinstecken. Also die eigentliche Arbeit des Storytellings, nicht des Schreibens, aber des Storytellings, die muss ich noch immer leisten. Aber ich werde als Autor damit viel, viel schneller. Ich kann ohne weiteres an einem Wochenende 500 Kilobyte verkaufbaren Text generieren. Mit einem Setup, wo ich mich ein bisschen eingeübt habe, Dinge schreibe. Und insbesondere, wenn das Genre, in dem ich schreibe, formalisiert ist, einer Formel folgt, dann ist das total einfach. Ein Genre, das total formalisiert ist und immer wieder dasselbe Schema erzählt, ist Romance zum Beispiel. Ja, oder Also generell Pulp Fiction, Liebesgeschichten. ne? Also Und alles, Pulp Fiction was genauso, am ja. Bahnhof da in den Heftchen noch Das immer eine noch also gedruckt Sexualität, wird. das andere Gewalt, genau. Das sind nun aber genau die Stellen, an denen man dann zum Beispiel bei ChatGPT gegen die Restriktionen kämpfen muss, weil es versucht, solche Geschichten nicht zu erzählen und dir enge Grenzen setzt, wie weit du gehen kannst. Und das macht es dann nutzlos für das Einzige, worin es gut wäre. Also praktisch rumspinnen. Ja, Also genau. rumspinnen wäre das, was das Ding am besten kann. Na, Lass uns mal zum aber wenn du Abschluss eine noch. James Bond-Geschichte haben möchtest, solange du James Bond als Copyrighted Figure nicht erwähnst, ist das überhaupt gar kein Problem, da in 2 Tagen einen James Bond-Roman mit 100.000 Bei Worten aus dem Ding zu ziehen, Adventures solange du dir bei. darüber klar bist, dass du Konfliktszenen, Figuren, emotionale Entwicklung und alles selber treiben musst und die Textgenerierung dir dann entlang dieser Linien den Text generiert. Ja? Und du kannst dann, was du bisher geschrieben hast, befragen, wo steht die Figur gerade, was sind die Konflikte, die ungelöst sind, die sie mit sich rumschleppt, und das als Inspiration nehmen, wenn du dir darüber noch nicht klar bist, was auch sehr hilfreich ist. Aber von selbst wird das GPT immer versuchen, die Parabel nach unten zu vervollständigen, also die Geschichte zu beenden. Und wenn die irgendwie weitergehen soll oder einem normalen Spannungsverlauf folgen, dann musst du schon selber schieben. Da. Aber wie gesagt, für Textgenerierung, fürs Geschichten erzeugen, ist es total super, solange du selber alles mitbringst, was eine Geschichte interessant macht. Weil das kriegst du alles nicht. Ja? Und wenn du jetzt versuchst, einen Geschichtenerzählroboter als Support-Mitarbeiter einzusetzen, dann ist die Nachricht, die du damit transportierst, gegenüber deinen Kunden, ist, ja, komm. Wir erzählen euch maschinengenerierten Schwachsinn, langweilig obendrein. Ja, aber das Problem wollen wir nicht lösen. Das ist natürlich Quatsch. Wobei ich da im Dialog mit dem Telekom Support manchmal auch das Gefühl habe. Das ist eine andere Ist Geschichte, ganz anders. aber Aber ja. lass uns mal noch 2, 3 Minuten nehmen und eins von zwei Sachen noch ankratzen, weil es will mich jemand sprechen und ich habe noch einen anderen Call gleich. Und zwar suchen wir uns eins von beiden aus. Entweder das Thema, warum ist Anthropomorphisierung von diesen Dingern gefährlich? Oder was ist eigentlich mit dem Copyright an beiden Enden? Also, was ist mit dem Copyright der Leute, die so Kram schreiben und auf dem das dann aufsetzt? Oder was ist mit dem Copyright von dem, was da Ja. erzeugt wird? Ich fände das Anthropomorphisierungsthema ehrlich. Ja, du bist meiner Meinung, das ist schön. Lass uns da mal, warum ist das gefährlich? Weil das ist auch ein Hobby Weil von es mir. kein Mensch ist, es ist auch nicht eine Intelligenz. Ja? Es ist ein sehr, sehr, sehr guter Autocompleter. Ich kann sagen, hier ist eine Szene, da sind die Figuren, er erinnert sich an ein bisschen Kontext, was vorher passiert ist, und er vervollständigt dann die Szene oder malt sie aus aufgrund meiner Spezifikationen. Manchmal muss ich ihm dann aufs Maul hauen, weil er sie falsch ausmalt. Aber im Großen und Ganzen kriege ich, wenn ich das ein bisschen geübt habe, 7 bis 10 Absätze Szene. Für einen ein bis zwei, drei Absätze prompt daraus. Das heißt, ich habe so ein Verstärker, einen Schreibverstärker. Und was da rauskommt, ist halt grammatikalisch korrekt formuliert, in dem Stil, den ich haben möchte. Man kann dieselbe Szene, das ist auch sehr lustig, man kann dieselbe Szene auch wiederholt anfragen in verschiedenen Stilen. Ja, also schreib es wie ein weiblicher Romance-Autor, schreib es wie Hemingway es geschrieben hätte, schreib es wie Pynchon es geschrieben hätte, was auch immer. Und dann kriege ich da halt fantastisch, surreal, normal raus. Schreibe das in einfacher Sprache, nur mit Hauptsätzen, was auch immer. Ich kriege dieselben Inhalte in den unterschiedlichsten Formen und Stilrichtungen raus. Aber das ist halt alles Textvervollständigung. Da ist keine Intelligenz, da ist nichts, keine Person. Und in dem Moment, wo man mit sich selbst hart als Mensch das nicht abtrainiert, das Gegenüber zu vermenschlichen und dann das Ganze so bearbeitet, als sei am anderen Ende ein Mensch, passieren schlimme Dinge. Also schlimme Dinge mit dem eigenen Kopf und schlimme Dinge mit den Ergebnissen, weil man es nicht richtig benutzt und nicht richtig bedient. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, wie es funktioniert, wenigstens in den Grundlagen, und was man da erwarten kann und was alles nicht da ist. Ja? Ich kann nicht erwarten, dass, was weiß ich, es ist früher Morgen, jemand liegt im Bett, wacht auf, steht auf, zieht sich an und frühstückt. Und wenn ich das als Vorgabe nehme, dann muss da eine Anziehszene kommen. Und damit man sich korrekt anzieht, müssen die Dinge in der richtigen Reihenfolge angezogen werden. Das Wissen ist nicht da. Ich kriege also eine Anziehszene, wo, was weiß ich, ein Dreijähriger, der sich seine Socken über den Kopf zieht oder so, ja? Ja, oder der zuerst die Schuhe anzieht und dann versucht, die Die Unterhose Socken darüber zu zu tun, genau. All solche Sachen. ziehen. Und das passiert selbstverständlich, weil da keine Intelligenz am anderen Ende ist, kein Mensch, nichts, sondern ein Textvervollständiger. Ja, und wir sind Und uns die aber einig, Fragmente sind also alle da, aber es gibt nicht genug Ordnung in dem Ganzen, damit die Fragmente in der richtigen Reihenfolge kommen. Also Ja? eben kein Weltmodell. Ja. Und während OpenAI ja immer noch sagt, sie sind mit dem, was sie da gerade machen, auf dem Weg zur AGI, also zur Nein, Artificial General nein, Intelligence. nein, nicht mit dieser Technik. Ohne Weltmodell geht es nicht, und in den Large Language Modellen ist kein Weltmodell drin. Und wenn wir Ja. das Ding, das ist immer mein Argument, einerseits, wenn wir es in Anführungszeichen wie einen Menschen behandeln, dann wird es auch per Feedback, ja, weil es ja diese Texte dann wieder liest, in Anführungszeichen, wird es anfangen, selber zu behaupten, So, dass es das ist das. alles tierisch gefährlich, ja. Da sind jetzt ein Ja, Haufen also Firmen, die und wortwörtlich Hunderte von Milliarden von Euro in ja. diese Technik rein investiert haben, von der komplett absehbar ist, dass sie das nicht leisten können, wird, was alle möglichen Leute da rein projizieren. Die müssen Return für Investment sehen. Die wollen die Milliarden wieder haben und dann noch ein Ja, bisschen. klar. Ja, das heißt, das wird uns allen gerade überall mit Gewalt reingewirkt und es ist offensichtlich, dass es das, was es tun können muss, damit es befriedigende Ergebnisse liefert, an der Stelle, wo es reingewirkt wird, nicht leisten kann. Apropos Verschwörung, ich sage immer, das Ganze ist eh, also egal ob Metaverse oder das, ist nur eine Verschwörung der Grafikkartenindustrie, sage ich immer. Weil das Einzige, was ja die letzten Trends über Bitcoin und also Bitcoin, Metaverse und generative künstliche Intelligenz haben im Wesentlichen eine Sache gemeinsam: man braucht dicke Chips dafür. Also, das ist noch eine andere Geschichte, die da gerade passiert, oder vielmehr zwei bis drei, die zusammenwirken und in dieselbe Richtung zeigen. Wir haben Fortschritte in der Fertigungstechnologie mit immer kleineren Strukturen, aber wir können die Chips eigentlich nicht kleiner machen. Wir Das habe müssen ich bei also dir auch mal gelesen, mit ja. den ganzen Transistoren, die wir haben, müssen wir irgendwas anfangen. Und wir können sie auch nicht schneller machen, nur bei ungefähr 3 GHz ist eine andere Grenze. So, das sind dann in Form von Wellenausbreitung genauso groß wie ein Chip groß ist, so 2,5 Zentimeter ungefähr, an Struktur für hin zurück, also um Konsistenz herzustellen. Und das heißt, Taktfrequenzlimit ist 3 Gigahertz, gibt uns mit Lichtgeschwindigkeit eine Chipgröße von 2,5 Zentimetern, auf der wir Kohärenz, Konsistenz herstellen können. Das wiederum setzt der Gadgetgröße Grenzen, also die Strukturen machen wir jetzt immer kleiner. Das heißt, wir haben immer mehr Transistoren auf dieser Fläche. Wir machen das jetzt noch multilayered, noch mehr Transistoren, weil es nicht mehr eine Schicht ist, sondern 70. Dann haben wir thermische Grenzen, weil wir den ganzen Mist, wenn der Ja, schaltet, kühlen entsprechend müssen, der ja. Wärme kühlen müssen. Ja. Aber trotzdem haben wir ein fantastisches Funktionsbudget und keine Anwendung. Wir können immer mehr Cores reinbauen. Stellt Ja. sich raus, mehr als 4 Cores auf dem Desktop voll zu machen, ist auch nicht besonders leicht. Die meiste Zeit sind sie idle und dein iPad und dein Mac laufen auf der Batterie 12 Stunden, weil sie die meiste Zeit nichts tun. Ja, du hast also mehr CPU-Kraft als du gehen, also kann von Also lauter Kraft. wir haben Rechenkapazität und müssen jetzt was Die hält aber nur Funktionales deswegen machen. 12 Stunden, weil du sie nicht benutzt. Und in dem Moment, wo du sie benutzt, und dein Mac muss das kaum, wird er dann auch in 20 Minuten alle und sehr, sehr warm. Wenn Ja. man ihn natürlich dann tritt und ihn wirklich auf 50 Watt hochbringt, dann ist die Batterie natürlich auch ziemlich schnell alle. Das Ich müsste sehe schon, wir müssen irgendwann noch mal quatschen über all die Anwendungen mit Abgrenzung. Grafikkarten, von denen du siehst, sind Anwendungen für parallele Ausführung. Du hast eine Ja. Anweisung, die viele Register auf die gleiche Weise bearbeitet, oder du hast viele Anweisungen, die parallel ausgeführt werden. Und Grafikkarten sind in gewisser Weise eine Kombination von beidem. Dann haben wir entdeckt, dass die Mathematik für Grafikkarten, lineare Algebra, und die Mathematik für neuronale Netze, lineare Algebra, dasselbe sind. Was wir also gebaut haben, sind LA-Maschinen, die massiv parallel Matrix-Multiplikationen durchführen können. Ja. Und da entdecken wir jetzt gerade Anwendungen für. Das ist der Grund, warum es das gibt. Ja. Auf der technischen Seite. Ja. So, Dann jetzt kommen wir in der hast du eine Tat, Ertragskrise. genau, Du also hast ich Leute, werde. die Geld haben, dass Ja, sie klar. investieren müssen, damit das Geld ihnen noch mehr Geld verdient, ohne arbeiten zu müssen. Und Ja. all diese Anwendungen, die du siehst, sind Ja. Versuche, das nächste große Ding zu finden. Ja. Also zum Beispiel saudische Ölmilliarden über Softbank Ja. in Bitcoin, Nvidia, LLMs, Metaverse reinzupumpen, Ja. um Erträge zu erzeugen, so dass man immer noch Milliarden scheffeln kann. Die müssen irgendwo Ja. herkommen von anderen Leuten, ohne selbst arbeiten zu müssen. Und das beides zusammen erzeugt gerade Hypes, weil die Leute, die die Milliarden haben, nicht wissen, wohin damit, um Ja. die nächste Milliarde zu verdienen. Ja. Und weil wir auf der anderen Seite Technik haben, die nicht weiß, wozu sie gut ist, weil wir weit mehr Compute haben, als wir für alles außer diese Sachen je brauchen werden. Ja. Ja, und dann siehst du jetzt diese Vorstöße in alle Richtungen, die Ja. da sinnlos Hypes erzeugen. Und das ist alles Ja. extrem ungesund. Ja. Gut, ich habe gesehen, ich hatte doch noch ein bisschen mehr Puffer. Ich hatte den Puffer schon einkalkuliert. Insofern bin ich noch nicht 2 Minuten zu spät. Chris, ich danke dir ganz herzlich. Wir müssen noch mal über das eine oder andere quatschen. Vielleicht auch über das Urheberrechtsthema. Das war jetzt mal eine echte Tech-Episode, ja, inklusive Linux-Prompts und so. Fand ich jetzt auch mal super und hat uns, glaube ich, ein Stück weit nochmal Sachen näher gebracht, die auch mir nicht immer so ganz klar waren, weil auch das Berichten darüber in irgendwelchen Medien manchmal so ein bisschen sehr vereinfachend ist. Ja, ja, Chris, vielen Dank. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye.